Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 187 an Schiller. Die Xenien erhalten sie mit meinem Gutachten zurück. Die ernsthaften und wohlmeinenden sind gegenwärtig so mächtig, dass man denen Lumpenhunden, die angegriffen sind, mißgönnt, dass ihrer in so guter Gesellschaft erwähnt wird. Wegen des Porträts sehe ich nicht, wie wir es machen wollen. Es ist niemand hier, der es zu diesem Endzweck kopieren könnte. Das Original selbst wegzugeben, ist allzu gefährlich. Auch ist bald ein gefälliger, aber, wie mir's scheint, kein gründlicher Künstler. Wie wär es? Sie versparten ihre freundschaftliche Absicht bis auf Meyers Zurückkunft, da wir denn in jedem Sinne etwas Gutes erwarten können. Grüßen Sie Ihre liebe Frau. Wollten Sie uns in dem Falle, dass sich die Familie vermehrt, für die erste Zeit Karln herüberschicken, so würde er Augusten sehr willkommen sein und in Gesellschaft der vielen Kinder, die sich in meinem Hause und Garten versammeln, sich recht wohl befinden. Leben Sie wohl. Weimar, den 9. Juli 1796. G. Muratori folgt, wer will, werden Sie erhalten haben, die Rechnung nächstens. Durch verschiedene Einschränkungen wird die nächste Sendung Cellini auch nur drei gedruckte Bogen und einige Blätter.